Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Thank you. Ich begrüße euch mittlerweile zum 7. Mal zur Sendereihe Wutpilger Streifzüge hier bei Radio Lotte in Weimar. Im Hintergrund hört ihr das Album Creative Music Orchestra von Anthony Braxton, welches 1976 erschienen ist. Diese Musik bewegt sich zwischen den Polen der Konstruktion, dem Technischen auf der einen Seite und der Spontanität und der Improvisation auf der anderen Seite. Diese widersprüchlichen Pole finden sich auch auf der Gestaltung des Schallplattencovers wieder. Auf der Vorderseite ist ein abstrakt-expressionistisches Gemälde zu sehen und auf der Rückseite und auf der Innenseite der Platte sind mathematische Formeln und elektronische Schaltkreise zu finden. Überhaupt bewegt sich das musikalische Werk Anthony Braxtons zwischen den Polen Konstruktion und expressivem Ausbruch. Seine erste Band nannte sich Creative Construction Company. Zuerst spielte er vorwiegend Saxophon, später vermehrt Holzblasinstrumente. Braxton bewegte sich hin und her zwischen Jazz und neuer Musik. Um das Prinzip der Konstruktion soll es auch heute in dieser Sendung gehen. Wir verwandeln uns in Kritiker und schreiben als Konstrukteure. Dieses Statement stammt von Bertolt Brecht aus seinen Polemiken gegen Georg Lukács, welche er zum Zeitpunkt der Expressionismusdebatte formuliert hatte. In der Moskauer Exilzeitschrift Das Wort hatten zwischen den Jahren 1936 und 1938 sozialistische und humanistische Literaten und Literaturtheoretiker über den Umgang mit dem Expressionismus diskutiert. Es ging um den Umgang mit dem literarischen Erbe und die richtige literarische Form. Beteiligt hatten sich an dieser Debatte unter anderem Ernst Bloch, Klaus Mann, Anna Segers und Georg Lukács. Bertolt Brechts Beiträge blieben bis zu seinem Tod unveröffentlicht. Am 13. Mai diesen Jahres wird die Expressionismusdebatte Gegenstand eines Vortrages sein, der um 20 Uhr in der ACC-Galerie in Weimar stattfinden wird. Kerstin Starkemeyer und Roger Behrens werden über die Expressionismusdebatte und das Konzept des Realismus referieren. Worum es dabei genauer gehen wird, das werdet ihr heute von Roger Behrens und Kerstin Starkemeyer selbst hören, die ich am Telefon zu diesem Thema befragt habe. Damit wünsche ich euch eine erkenntnisreiche Stunde und hoffe, ein wenig Neugier auf den Vortrag am 13. Mai um 20 Uhr in der ACC-Galerie zu wecken.

Damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Wenn ihr mehr über die Expressionismusdebatte und einen kritischen Realismus erfahren wollt, am 13. Mai werden Kerstin Starkemeyer und Roger Behrens darüber einen Vortrag in der ACC-Galerie halten. Weitere Informationen zu der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel Revolution findet ihr im Internet auf spektakel.blogspot.de. Damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Das nächste Mal kommt ihr Wutpilgerstreifzüge am 30. Mai her. Thank you.